Father, bless these words. Und Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Matthew chapter 25. Matthäus 25. The parable of the 10 virgins. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen. This is an eschatological parable. Das ist ein endzeitliches, eine endzeitliche Parabelgleichnis. Has to do with the coming of the millennium and the kingdom of, and Israel. Und hat etwas mit dem tausendjährigen Reich und Israel zu tun. But I won't do this tonight. I'll let Flirty deal with that. Aber ich mache das nicht. Das soll der Flirty machen. Do a better job. I'm going to apply this to us. Ich möchte das auf uns anwenden. And because all Scripture has one interpretation. Weil jede Schriftstelle eine Interpretation hat and many applications. Und viele Anwendungen and I'm going to give a strong application tonight. Und ich möchte eine sehr starke Anwendung dieses Gleichnisses heute Abend for machen, us. Die für uns gilt. So, let's read it. Und wir wollen es lesen. Verse 1. Vers 1. Then the kingdom of heaven will be compared to 10 virgins. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen. Those virgins can speak of us. Diese 10 Jungfrauen, das kann von uns sprechen. These are sinless. These are girls who have been separated unto. They've been separated. Das sind Frauen, die einfach beiseite gestellt unto wurden. Unto purity. Zur Reinheit. They've not given themselves over to anyone else. Sie haben sich noch niemanden hingegeben. They are focused. Sie sind fokussiert on their lover, on their master, on their future. Auf ihre Zukunft, auf ihren Herrn. They're focused on purity. Und sie sind auf Reinheit fixiert. And this speaks of us. Und das spricht von uns. In 2. Corinthians chapter 11. Im 2. Korinther Kapitel 11. That Paul calls us virgins. Wo auch der Paulus uns Jungfrauen nennt. We were sinners and now we've been cleansed by the blood. Wir waren Sünder und sind aber durch das Blut gereinigt worden. And we've been justified. Wir sind gerechtfertigt. And you know what it's like, you live in the world. Und es ist so, wie wenn du in der Welt lebst. You get saved. Gerettet wirst. And you get cleansed. Gereinigt wirst. And then you give yourself to the Lord. Und dann gibst du dich dem Herrn. And then you meet someone, you get married. Und dann triffst du jemanden, du heiratest. And you marry as though you were a virgin. Und du heiratest, als ob du eine Jungfrau wärst. Because in a very real sense you are. Denn in einem sehr echten Sinn bist du sie auch. Your past is forgiven. Deine Vergangenheit ist vergeben. And God has given you a purpose for living. Und Gott hat dir einen neuen Sinn für dein Leben and geschenkt. You are a new creation. Und du bist eine neue Schöpfung geworden. In 2. Corinthians chapter 5. Am 2. Korinther 5. So these 10 virgins will represent 10 believers. Also diese 10 Jungfrauen repräsentieren 10 gläubige Menschen. Who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, um den Bräutigam und dem Bräutigam entgegenkommen. And we can say that the lamp represents our testimony. Die Lampe kann unser Zeugnis darstellen. Like in Matthew 5, verse 16. Matthäus 5, Vers 16. The Lord said, "Let your light shine among men." Der Herr hat gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Like, let your testimony shine. Revelation 12. Lasst dein Zeugnis leuchten. Offenbarung 12. That we defeated the devil by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Denn dort steht, sie hatten das, den Teufel besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Zeugnis. Like tonight when we heard from Thomas, so wie wir auch von Thomas heute gehört the haben. Word of his testimony, das Wort seines Zeugnisses. About what God did for his life. Was Gott in seinem Leben getan and that's hat. That's our lamp. That's the light that we shine. Und das ist das Licht, diese Lampe, die wir haben. Das Licht, das wir ausstrahlen. It's not theory, es ist keine Theorie. It's very real. Es ist sehr real. It's like the blind man. Es ist so wie der Blinde in, John chapter 9. In Johannes Kapitel 9. And when the Pharisees questioned him after he could see, und als die Pharisäer ihn zur Rede stellten, nachdem er wieder sehen konnte, and he said, "Look, I don't know who this guy was." Und er hat gesagt, so, ich weiß nicht, wer das war. You know, all I know is one thing. Ich weiß nur eines. Once I was blind, ich war einmal blind and now I can und see. Jetzt kann ich wieder sehen. And that's our testimony. Und das ist unser Zeugnis. Once I was lost, now I'm found. Einmal war ich war mal verloren, jetzt bin ich gefunden once worden. I was in bitterness, and now I have peace. Einmal war ich bitter, jetzt habe ich Frieden. Once I was immoral and now I'm pure. Einmal war ich unmoralisch, jetzt bin ich rein. And on and on and on. Und so weiter. So we have our lamps. Und so haben wir unsere Lampen. We took our lamps, we went out to meet the bridegroom. Und sie nahmen ihre Lampen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Five of them were foolish. Aber 5 von ihnen waren töricht. And 5 of them were prudent. Und 5 waren klug. Now the word foolish is the word moros. Dieses Wort töricht bedeutet moros auf Griechisch. And we get the word moron from that. Moron ist ein Dummkopf in Englisch. Yeah, a moron. It's a moron is You know, today's meaning of a moron is just is an idiot. Also, moron bedeutet jetzt so umgangssprachlich einfach ein Idiot. But it's pretty close to that too. Aber es kommt dem eh recht nahe. I mean, Jesus, when he was walking in Luke 24. In Lukas 24, als Jesus after he resurrected. Also nach seiner Auferstehung. He's walking on the road to Emmaus. Geht auf dieser Straße nach Emmaus. And he came up to two of his disciples who were walking. Und da waren zwei seiner Jünger und die gingen nebeneinander die gleiche Straße entlang. And they were just complaining and so sorrowful and. Und die haben sich einfach beschwert und waren so traurig über das, was passiert ist. He said, "What's going on?" Und er hat gesagt, was ist passiert? Oh, you don't know? Ja, du hast nicht gehört. I don't know anything. What do I know? Na, keine Ahnung. Well, Jesus of Nazareth, we thought he was the great hope, and now. Naja, Jesus von Nazareth, wir dachten, er wäre die große Hoffnung und. He's dead. Jetzt ist er tot. Our whole lives are finished. Unser Leben ist zu Ende. Really, tell me about it. Echt? So he's walking with them. Und er geht mit ihnen and he's listening to them. Und er hört ihnen zu. And finally, in Luke 24:25. Und in Lukas 24:25. He says, "Oh, you morons!" Sagt dann, "Oh, ihr Idioten!" You moros. Ihr he calls Dummköpfe. Them a moros. Er nennt sie moros. He says, "You morons!" Also ihr. You slow of heart. Ihr Dummköpfe, langsam. Slow of heart to believe everything the prophets wrote. Verstockt, ja, alles zu glauben, was die Schrift sagt. So a moron or a moros is someone who is slow to implement what he knows. Das bedeutet also, dass es jemand, der langsam ist in der Anwendung dessen, was er schon erkannt like hat. Two guys in the hospital. Also so wie wenn zwei Leute im Krankenhaus they're sind. Laying there with every bone in their body broken. Und jeder von ihnen hat jeden Knochen im Leib gebrochen. What happened? Was ist passiert? Well, we were going down the river. Naja, wir sind da diesen Fluss hinunter. In a canoe. In einem Kanu. And then the sign said, "There's a waterfall 300 meters." Und da kam so ein Schild und da stand in 300 Metern Wasserfall. So I asked my friend. Und so habe ich meinen Freund gefragt. How long is a meter? Wie lang ist ein Meter? Is it longer than a yard? Ist es länger als ein Fuß? Or shorter than a yard? Oder kürzer als ein Fuß? Because if it's longer than a yard, weil wenn es länger als ein then Fuß we got ist, more time. Dann haben wir ja noch mehr Zeit. What do you think? Was meinst du? I don't know. So, ich weiß let's nicht. Think about it. Denken wir mal drüber nach. And they think and they think and they go right over the drüber nach und fahren über die. That's a moron. Und das ist ein that's it's a moron. It's someone who is just very slow. Einfach jemand, der sehr langsam ist. To apply what they know is true. Indem er das anwendet, was er schon weiß. And five of them were morons. Und fünf von ihnen waren solche Morons. But they were virgins. Aber sie waren Jungfrauen. So it's a picture of us. Also ist es ein Bild für uns. Washed by the blood. Gereinigt durch das Blut. We have God's righteousness. Wir besitzen die Gerechtigkeit we are Gottes. Virgins in his eyes. Wir sind in seinen Augen Jungfrauen. But we are just very slow thinking virgins. Aber wir sind einfach sehr langsam denkende Jungfrauen. And then there were five that were very smart. They were und wise. Dann waren fünf, die waren sehr klug, sie waren weise. And it said verse 3, and when the foolish took their lamps, they took no oil with them. Und in Vers 3 steht, die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. I mean, that would be like today. Das wäre so wie heutzutage. If it was a present parable. Also wenn es ein Gleichnis aus der Gegenwart the wäre. The Lord would say, you know, there was five virgins, ten virgins, and they went out into the desert in their sand buggies, you know. Und der Herr hat gesagt, da waren eben zehn Jungfrauen und die gingen mit ihren Geländewagen in die Wüste hinaus. And five were wise and they filled up the tank. Und fünf waren klug und haben vollgetankt. And five didn't do anything. They und just fünf haben nichts gemacht. Went. Die sind einfach losgefahren. And five ran out of gas. Und fünf ging der Sprit aus. I mean, it's kind of like that, right? So ähnlich war das. And if you look, verse 4. Und Vers 4. But the prudent took oil with them in flasks. Die Klugen aber nahmen Öl mit in Gefäßen. Along with their lamps. Samt ihren Lampen. Now while the bridegroom was delaying. Als nun der Bräutigam lange ausblieb. Now why is Christ delaying? Warum verzögert sich hier Christus? 2000 years he's delaying already. Seit 2000 Jahren verzögert sich Christus. 2 Peter 3:9 tells us why. 2. Petrus 3 Vers 9 sagt uns auch warum. He's delaying that so that as many people as possible could get saved. Er verzögert, damit so viele Leute wie möglich gerettet werden. Because his purpose was to seek and to save the lost. Weil sein Sinn war, zu suchen und zu finden, was verloren war. Luke 19:10. Lukas 19 Vers 10. And that's the purpose of the church. Und das ist auch der Sinn der Gemeinde. Like we heard this morning. Und wie wir auch heute Morgen gehört haben, God's purpose for us is not to have a happy life. Gottes Zweck für uns ist nicht, dass wir einfach nur ein glückliches Leben führen. He wants us to enjoy all things. Obwohl er möchte, dass wir alles genießen. But he has a purpose for us. Aber es hat auch einen Sinn. And that purpose is to reach people. Und der Sinn ist, dass man Menschen erreicht. That's why Paul prayed, pray that I would open my mouth boldly. Und deswegen sagt Paulus auch, betet für mich, dass ich freimütig spreche. So he's delaying to give us time. Also er verzögert das Ganze, um uns Zeit zu verschaffen. And while the bridegroom was delaying, und als der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Jesus said, the spirit is willing, but the flesh is weak. Und Jesus hat auch gesagt, der Fleisch ist willig, aber das Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. And as we heard today from Peter, we all have a tendency to drift off into the world for a moment. Und wie auch der Peter gesagt hat, wir haben alle diese Tendenz, in einem Moment in die Welt abzudriften. To get drowsy, einfach so müde, schläfrig zu werden. And just to get focused on things. Temporal things. Und uns einfach Dinge zuwenden, die zeitlich begrenzt sind. The spirit is willing, the flesh is weak, the Lord said. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. But look at verse 6. Und Vers 6. But at midnight there was a shout. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Behold the bridegroom. Siehe, der Bräutigam. Come out to meet him. Kommt, geht hinaus ihm entgegen. And we're gonna hear the words come up to meet him. Und wir werden die Worte hören eines Tages, kommt herauf, um ihm zu begegnen. 1 Thessalonians chapter 4, denn in 1. Thessalonicher 4, the sound of the trumpet with a mighty shout, da gibt es die Trompete, den Ruf der Trompete, the church will be taken, und die Gemeinde wird emporgehoben. And we will meet the Lord in the air. Und wir werden dem Herrn in der Luft begegnen. So at midnight there was a shout, also um Mitternacht erhob sich dieses laute Rufen. Behold the bridegroom. Siehe der Bräutigam. And I wonder if the shout that is recorded in 1 Thessalonians 4. Und ich frage mich, ob dieser Ruf, der in 1. Thessalonicher 4 ist, could possibly be these words. Vielleicht diese Worte sind. Now here we are meeting and suddenly we hear this incredible shout like a thunder. Und da ist dieser unglaublich laute Ruf wie ein Donner. And right out of the scripture. Und direkt aus der Schrift heraus, siehe der Bräutigam, come up to meet him. Kommt, geht hinaus and ihm entgegen. Da, the trumpet sound, und diese Posaune erschallt and we're gone. Und wir sind weg. Then all those virgins rose. Da standen die Jungfrauen alle auf. Good picture, huh? They rose. Gutes Bild, nicht? Sie standen auf. They rose and trimmed their lamps. Und machten ihre Lampen fertig. And the foolish said to the prudent. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Give us some of your oil. Gebt uns von eurem Öl. For our lamps are going out. Denn unsere Lampen verlöschen. But the prudent answered, saying. Da antworteten die Klugen und sprachen. No, there will not be enough for us and you too. Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Go instead to the dealers and buy some for yourself. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Now the Lord said to the church of Laodicea. Der Herr hat zur Gemeinde von Laodicea gesagt. You believe that you're rich. Ihr glaubt, dass ihr reich seid. But I say. Aber ich sage euch. Poor, du bist arm, wretched, blind, miserable, und bloß, blind and naked. Und nackt. And I tell you. Und ich sage euch. To go buy for yourself. Dass ihr hingeht und kauft. From me. Und zwar von mir kauft. And we buy from the Lord. Und wir kaufen vom Herrn. In every situation. In jeder Situation. Every trouble we go into. In jeder Schwierigkeit, in der wir stecken. When we turn to the Lord. Wenn wir uns zum Herrn hinwenden. And we walk before him. Und vor ihm gehen. Like we talked about this morning. So wie heute Morgen like gesagt our garment, haben, our acts of righteousness. Dass unser Gewand und diese Werke der Gerechtigkeit sind. Repenting of my sin is an act of righteousness. Sich von der Sünde Buße zu tun ist ein Werk der Gerechtigkeit. Anything I do that's motivated by the love of God. Alles was ich durch die Liebe Gottes motiviert tue. And we could say that the oil here. Und wir könnten sagen, dass das Öl hier is the acts of righteousness. Die Werke der Gerechtigkeit because darstellt. We don't have to push the parable too far. Denn man muss dieses Gleichnis nicht zu weit interpretieren. Say, well, oil speaks of the Holy Spirit in this and that. Ja, das Öl repräsentiert den Heiligen Geist. The oil speaks of being ready. Das Öl bedeutet bereit zu sein. And let's continue and you'll see. Und ihr werdet das gleich sehen, wenn wir fortfahren. Verse 10. Vers 10. And while they were going away to make the purchase. Und als sie hingingen zu kaufen, the bridegroom came. Kam der Bräutigam. And those who were ready went in. Und die bereit waren, with him mit ihm hinein, to the wedding feast, hinein zur Hochzeit, and the door was shut. Und die Tür wurde verschlossen. And later the other virgins also came saying, Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Lord, Lord, open up for us. Herr, Herr, tu uns auf. But he answered and said, er aber antwortete und sprach, Truly, I say to you. Wahrlich, ich sage euch. Now it doesn't say, I do not know you. Es heißt hier nicht, ich kenne euch nicht. That's what it says in Matthew 7. Das steht in Matthäus Kapitel 7. About false teachers. Über die falschen Lehrer. This word know is not the word epinosko. Dieses Wort kennen hier bedeutet nicht epignosko. It's the word oida. Sondern oida. And it can read like this. Und man könnte es auch so übersetzen. I do not honor you. Ich ehre euch nicht. I do not honor you. Ich ehre euch nicht. So be on the alert then, for you do not know the day nor the hour. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Now we've all been to weddings. Wir waren alle schon bei einer Hochzeit. And some weddings have 50 people, some 300 people. Manche haben 100 Gäste, manche haben 300. And after the wedding, there's a wedding feast. Und nach dem, also nach der Hochzeit gibt's noch ein Fest. And not everybody who comes to the wedding reception goes to the wedding feast. Und nicht jeder, der bei der Trauung dabei war, geht auch nachher noch zum Fest. I've been to wedding feasts with 300 people. Ich war schon bei so Festen, da waren 300 Leute. I was at a wedding feast in Korea for, I don't know, 400-500 people. Und in Korea war ich mal bei einer Hochzeit, da waren 400-500 Leute da. And I've been at wedding feasts for, with just a table. Und ich war auch schon bei so festlichen Angelegenheiten, da war nur ein Tisch. Just the family. Besetzt nur die Familie. And Mary and I. Und Mary und ich. Like at Eva Maria and Eric's wedding. Eva Maria und Eric. It was just the family at this incredible table, and it was just awesome. Das war nur die Familie, aber es war wirklich unglaublich. And the wedding reception or the wedding feast is for those who the bride and groom really want to honor. Und der Empfang, der eben nachher ist, ist nur für die bestimmt, den die der Bräutigam und die Braut wirklich empfangen wollen. It doesn't mean that the other people are not important to him. Es bedeutet nicht, dass die anderen nicht wichtig wären. But this is for the people he really wants to honor. Aber das sind die Leute, die man wirklich ehren möchte. And it's not like these five virgins, these virgins were not saved. Und es bedeutet nicht, dass diese fünf Jungfrauen nicht gerettet they waren. They were virgins. Sie waren Jungfrauen. But they were not honored. Aber sie wurden nicht geehrt. The Lord says, if you confess me before men, I will confess you before the Father. Der Herr sagt, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich euch vor meinem Vater bekennen. If we honor the Lord, he will honor us. Wenn wir den Herrn ehren, wird er uns auch ehren. And this is a very real picture. Und das ist ein sehr reales Bild. It's a very real application. Eine sehr reale Anwendung. Because some Christians say, well, if you talk like this, you put me in bondage. Weil manche Christen sagen, naja, wenn du so sprichst, dann das legt mich irgendwie in Fesseln. Das the Apostle Paul said in 1 Corinthians 15:10. Paulus hat gesagt, 1. Korinther 15:10. I am what I am by the grace of God. Ja, das was ich bin, bin ich durch die Gnade But Gottes. But through His grace, aber durch seine Gnade, I worked harder than them all. Habe ich mehr gewirkt als alle anderen. But it was not me, but the grace of God that was with me. Es bin aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. And what he was saying is, he was saying, I am so in love with God. Und was er damit gesagt hat, ist, ich bin so verliebt in Gott. And so thankful for what he did for me. Und so dankbar dafür, was er für mich getan hat. That I'm just out of my mind. Dass ich außer mir bin. To serve him. Ihm zu dienen. And this is what the Lord would desire from us. Und das ist das, was der Herr von uns möchte. And he's not putting us on a trip. Und er schickt uns hier nicht auf eine Reise. But the five foolish virgins, aber die fünf törichten Jungfrauen, he calls them foolish. Er nennt sie töricht. They were morons. Sie waren dumm. And it's interesting, it's 5 out of 10. Und interessant ist, dass es 5 von 10 waren. He didn't say there was 10 virgins and 1 was foolish and 9 were wise. Es sind ja nicht von 10 eine töricht gewesen und 9 waren klug. And could the Lord be saying prophetically that about half the people that are going to be in heaven were somewhat foolish. Und könnte es sein, dass die Hälfte der Leute, die im Himmel sind, vielleicht irgendwie dümmlich waren? I don't know. Maybe. Ich weiß nicht, vielleicht sagt Could er das. Very well be. Könnte sein. We know that there will be foolish people who will get to heaven. Wir wissen, dass es Leute gibt, die nicht klug sind und And im Himmel sind. And it's because they are slow. Weil sie langsam waren. Like in Luke 24, slow to believe. So wie in Lukas 24, langsam zum Glauben. Like we really have to press. Dass wir wirklich voranschreiten. Like Paul wrote in Philippians 3. So wie im Philipper 3. I press toward the mark. I press. Ich jage hin auf das Ziel. I don't want to. I don't. Sorry. I want to make sure. Ich möchte sicher gehen. Like these five wise virgins. Diese fünf klugen Jungfrauen. They probably, you know, the ten were discussing. Wahrscheinlich haben sie die zehn da gestanden, haben wow, diskutiert. This is a great event. The bridegroom's coming. Wahnsinn, das ist eine Riesensache hier. Der, okay, wow, der Bräutigam kommt. Wonderful. Wunderbar. And what time you think he'll come? Was glaubt ihr, wann kommt er? I don't know, 7:30. Ich weiß nicht, normal, vielleicht um sieben, you know, oder halb acht. 7 o'clock. I don't know. So circa um sieben wahrscheinlich. Maybe 8. Naja, ich glaube, er wird sich ein bisschen he could come um acht late. Wird sein. No, they never come late. Believe me, I've been to some. They never der come late. Der kommt nie spät. Ich war schon bei so vielen Hochzeiten dabei. You know, this is the big one. This is the big one. Wisst ihr, das wird jetzt echt was this Großes. Is the big, this is not. This is the big one. Das ist jetzt das Große. Believe me, they always. It's always 7:30. Don't worry, it'll be all right. Aber es ist meistens immer sieben oder halb acht. And five of them would take no chance. Und fünf würden kein Risiko eingehen. And they would go out and they would spend and pay the price. Und sie gehen hinaus und geben etwas aus. To make sure they had enough oil for the night. Nur um sicher zu gehen, dass sie genug Öl hätten, because um die Nacht durchzuwachen. Because this thing only happens once in all eternity. Denn diese eine Sache passiert nur einmal in aller Ewigkeit. Christ is only going to return for his bride one time. Christus kommt nur einmal, um seine There's Braut no zu holen. Second time. Es gibt kein zweites Nobody's Mal. Going to say, I've been through this before. Niemand wird sagen können, ich habe das schon einmal erlebt. I mean, I was there the first time. Ich meine, das erste Mal war ich auch dabei. You know, I didn't believe, but the second time, I'm believing. Ich habe es erstmal nicht geglaubt, aber jetzt glaube ich. There's no second time. Nein, es gibt kein zweites one Mal. One time. Einmal. When he comes, it's over for all of eternity. Und wenn er kommt, dann ist es vorbei bis in alle Ewigkeit. And either we were ready or we were not ready. Und entweder wir waren bereit oder wir waren nicht bereit. Either we took it serious or we didn't take it entweder serious. Entweder wir haben es ernst genommen oder wir haben es nicht ernst and if genommen. We take it serious, it affects everything we do. Und wenn wir es ernst genommen haben, dann beeinflusst es alles, was wir tun. It affects what I do the first thing in the morning. Es beeinflusst das, was ich als erstes in der Früh mache. It affects my attitude on the job. Oder meine Einstellung in der Arbeit. I don't want to cheat, I don't want to steal. Ich möchte nicht betrügen, ich schwindel, it affects ich me as a teenager. Oder auch als Teenager. I don't want to live immorally. Ich möchte nicht unmoralisch leben. I don't want to have sex before marriage. Ich möchte nicht vor der Hochzeit Sex haben. People are like, oh, I can't believe you just said that. Und ich glaube, dass du es gerade gesagt hast. That's so radical. Das ist so radikal. Oh, we're such a weird church. Das ist eine komische, schräge Gemeinde. Tell it to the Lord when he comes back. Ja, sprich das zum Herrn, wenn er wiederkommt. If he comes tonight. Wenn er heute kommt, and then you come to me and tell me how weird we were. Dann komm zu mir und frag mich if nochmal, we wie honor the Lord, if we're radical, wenn wir radikal honor the sind, Lord, den Herrn ehren, you watch the window that will open and pour down on us in every single area we can imagine. Dann wirst du sehen, wie sich die Fenster des Himmels öffnen und auf jeden Bereich and we Segen will do things. Und wir werden Dinge God tun. Will supply us Gott wird uns with the people. Versorgen mit Menschen, with the resources, mit den Mitteln, with the gifting, mit der mit the den Begabungen, wisdom, mit Weisheit, with the unity, mit Einheit, with the direction, mit der Ausrichtung, with the purpose, dem with Sinn, the goals, dem Ziel, everything we need, alles was wir brauchen, to serve, um zu dienen, our community and the world, unserer Umgebung und der Welt. And when he comes, und wenn er kommt, we will be clothed, dann werden wir eingekleidet werden. We will say it's because of your love for us. It's because of your grace. Und wir werden sagen, es ist wegen deiner Liebe zu all uns, we did wegen is deiner believe Gnade. What you said. Alles, was wir getan haben, ist geglaubt, and we took dem it geglaubt, serious. Was du gesagt hast. Und wir we haben es ernst took it genommen. Serious. Wir haben ever ernst since genommen. I got saved, seitdem ich gläubig I've always geworden bin, believed, habe ich immer schon geglaubt, this only happens one time. Dass dies nur einmal passieren and wird. I am not gonna be a fool. Und ich werde nicht da töricht sein. If I get to heaven and I blew it, denn wenn ich im Himmel bin und das irgendwie vermasselt habe, I'm gonna be so bummed out. Dann wird mich das so wurmen. Take me 10,000 years to get over it. Es wird ungefähr 10,000 Jahre brauchen, bis ich das verkraftet habe. And the Lord will come and say, Rob, just forgive yourself. Und der Herr wird kommen und sagen, Rob, vergib dir einfach selbst. No, I will not. I'm sorry. I'm going to be sad for the first 100,000 years. Die ersten 100,000 Jahre werden jetzt echt traurig sein. Ich hatte eine Chance und ich war so ein Trottel. I knew it. I read it. I saw it. Ich habe es gewusst. Ich habe es gelesen. Ich habe es gesehen. What was wrong with me? Was war los mit mir? Why didn't I apply it? Warum habe ich es nicht angewendet? Just a little bit. Nur ein bisschen. Just a little, just grow a little bit at a time. Nur ein bisschen hinauswachsen. I mean, Lord, you said the yoke was easy. Herr, du hast gesagt, dass das Joch sanft burden ist was light. Und die Last leicht. Like, where was I at? What was I thinking? Aber wo war ich? Was habe ich mir nur gedacht? I don't want that to happen to me. Ich möchte nicht, dass das mir passiert. But here it is. Aber hier kommt es. If it just doesn't happen to me, wenn es nur mir nicht passiert, but it happens to everyone around me, sondern jedem von mir in meiner Umgebung passiert, then it happened to me. Dann ist es auch mir passiert. Right? Do you get it? No. Now watch. I'm ready for the day. Ich bin bereit auf diesen Tag. But I didn't get anybody around me ready. Aber ich habe niemanden in meiner Umgebung dazu so gebracht, bereit zu sein. And it's Rob Prokop, come forward to the beam and say, okay. Und das heißt, Rob Prokop, wow, kommt nach vor zum Kram. How do I look, guys? Wie sehe ich aus, Leute? You look great. Hey, du siehst großartig aus. How do we look? Wie schauen wir aus? Like garbage. Wir schauen aus wie Mist. To be honest. Also um ehrlich zu sein. Yeah, you know why we look like garbage? Ja, weißt du, warum wir so sind? Weil wir so ausschauen. Because you didn't help us. Weil du uns nicht geholfen That's hast. Why. Deswegen. That's why. So glory in your white robe, Mr. Also, Mr. Servant. Fühl dich halt super in deiner super weißen Robe, Mr. Super Diener. Glory in it. Verherrliche dich halt selbst darin. I mean, how could you be up there and just think you're going to be happy? Und wie könnte man, kann man sich vorstellen, da oben zu sein, glücklich zu sein, wenn man hört, gut gemacht, wenn du niemandem anderen geholfen hast, diese Worte zu hören. Denn das ist die Freude, die in der Ewigkeit ist. I don't want to be there alone. Ich will ja nicht alleine dort sein. I want to rejoice together with hundreds or thousands of people. Ich möchte mich ja zusammen freuen mit hunderten und tausenden anderen. And it just kept going and going and going. Dass das einfach immer so weitergeht. Like the Apostle Paul's life. So wie der Apostel Paulus das gelebt hat. Affected people who affected people who affected people who affected people. Der hat Menschen gehabt, die andere beeinflusst haben. And it went on and on and on. And our church can affect people who can affect people who can affect people. Unsere Gemeinde kann das auch erleben. We get to heaven and we just think, who are all these people? Und wir sind dann im Himmel und denken uns, wer sind all diese Leute? We have this little reunion. Let's get together. Come und wir on. Haben diese kleine Versammlung dann, wo Over wir uns here, alle wieder treffen, know, hier there's drüben. Even a street called Lebgasse und da gibt es sogar eine Straße, die heißt Lebgasse. Let's have a little reunion. Wir machen eine kleine and then there's like thousands of people who come. Zusammenkunft. Da kommen dann Tausende von Menschen hin. Who are they? Und man, wir denken uns, who wer are you sind people? All die? We wer, just wer have our church. You guys can go away. Also wir sind hier nur von der CEG. Wer seid ihr? Ihr könnt weggehen. Who are you? Wer seid ihr? We're the people who got affected because of you guys. Wir sind die, die wegen euch hier sind. Really? Wirklich? Oh yeah, I mean, you guys had the website and you guys ja, had the kindergarten. Die Website und and den you had the school. I mean, after you people died, I mean, what do you think we did? Nachdem ihr schon gestorben wart, was glaubt ihr, wie es weitergegangen ist? We went on, man. Wir sind weiter. We touched all those people. Und wir haben die anderen dort hinten Einfluss gehabt, berührt. No wonder we're wearing these white robes. Kein Wunder, dass wir diese weißen Kleider right? haben. We took it serious. Wir haben es ernst genommen. The whole parable is about taking it serious or not taking it serious. Das ganze Gleichnis geht darüber, es ernst zu nehmen oder nicht ernst zu nehmen. And the last verse says, und im letzten Vers heißt es, be on the alert. Darum wachet. Be ready. Seid bereit. For you do not know the day or the hour. Denn ihr wisst weder Tag it noch Stunde. It can be today. Es könnte heute sein. Like Flirty was saying, wie der Flüti gesagt there's hat. A gap between the there's a gap between the rapture. Es gibt eine Zeitlücke zwischen der Entrückung and the tribulation. Und der Trübsal. It can be one year. Es könnte ein Jahr sein oder 10 Jahre. 20 years. 20. Or 50 years. 50. Anything God wants to do. Was auch immer Gott vorhat. We can be taken tonight. Wir könnten heute schon weggenommen werden. Are we ready? I wouldn't want to die and have something on my heart that I did not repent of. Ich möchte nicht sterben und etwas auf dem Herzen haben, über das ich nicht Buße getan habe. Because once we get there, it's too late. Denn wenn wir einmal dort sind, ist es zu spät. And we're standing in line. Und wir stehen dann in einer Schlange. And we say to each other, hey, wir sagen dann einer zum anderen, man, I didn't even realize this was going to happen. Also ich war mir jetzt gar nicht bewusst, dass das passieren really würde. Believe this? Hast du wirklich geglaubt, dass es so sein really würde? Here. Ich meine, wir sind jetzt wirklich hier. I'm freaking out. Also mir geht es jetzt echt totally komisch. Freaked out. Ich bin jetzt total durcheinander. How do you feel? Wie geht's dir so? I feel pretty good, actually. Mir geht's I don't feel good. I feel sick. I'm just going to die right here. Also mir ist eigentlich schlecht. Ich glaube, ich sterbe jetzt. What can I do? Was kann ich jetzt machen? I mean, I lived like hell down there. Ich habe da gelebt wie in der Hölle. Ich habe nicht Buße getan. My boyfriend. I mean, I'm in big trouble. Ich habe echt. I'm really scared. Also ich habe echt Angst. Ich bin in großen Schwierigkeiten. Was kann ich jetzt machen? Well. Naja. Because you can go to the marketplace and try to buy something. I mean, I can't get nothing from me. Ich weiß nicht, vielleicht sollst du zum Markt gehen und was kaufen. Also ich kann dir nichts abgeben. It's a little bit late now, right? Aber es ist halt schon ein bisschen spät jetzt. It's late. Es ist schon spät. Let me read you a parable. Lass mich dir ein Gleichnis vorlesen. Yeah. You know the one, right? Matthew 25. Du weißt eh schon, welches ich meine. Matthäus 25. Yeah, you're one of the five. Du bist wohl einer der fünf. Sorry, Bob. Tut mir leid. Yeah, well, let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe tonight. Vielleicht heute Abend. Maybe we'll hear the trumpet and the voice say. Vielleicht hören wir diese Posaune und die Stimme, die spricht. Behold, the bridegroom is coming. Siehe, der Bräutigam kommt. And Lord Jesus, you'll return one of these days. Und Herr Jesus, du wirst eines Tages wiederkommen. That we would be ready. Und wir bitten, dass wir bereit sein mögen. That we would be repentant. Dass wir reuig sind. And pure in our hearts and lives. Und rein in unserem Herzen und in unserem and Leben. And serving out of love for you. Und dienen im Herzen aus Focused Liebe zu dir. On your purpose. Ausgerichtet auf deine Bestimmung. Studying your word. Dein Wort studierend. And working with all our hearts. Und mit unserem ganzen Herzen an der Arbeit stehen. Wherever we are. Wo immer wir auch sein mögen. We pray this today. Wir beten das heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.